طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir waren dabei, dass die Parteien sich versammelt haben vor Medina und die Muslime hatten einen Graben gegraben um die Stadt und es waren ca. 10.000, heißt es in der Sira, 10.000, in der Sira von Ibn Hisham wird überliefert, dass es 10.000 gewesen sind und die Muslime waren nur 3.000 an der Zahl. Und das Letzte, was wir gesagt haben, ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der voller barmherzige Prophet, er hatte den Muslimen vorgeschlagen, ob sie nicht vielleicht mit ihnen versuchen, ein Friedensabkommen zu schließen. Aber die Muslime haben sich geweigert und sie haben, also was heißt geweigert? Es war nur ein Vorschlag. Und sie haben ihn extra gefragt, ist das eine Offenbarung von Allah, die dir gesagt hat? Das heißt, hat Allah dir befohlen, dass wir mit ihnen Frieden schließen sollen? Oder ist es einfach nur ein Vorschlag von dir? Oder hast du Angst um uns? Das waren drei Versionen, die sie ihm gegeben haben. Der erste Vorschlag war, ist es eine Offenbarung von Allah? Wenn es eine Offenbarung von Allah ist, dann werden wir das umsetzen. Wenn es deine Meinung ist, dann werden wir sie ebenfalls umsetzen. Weil deine Meinung ist meistens der Wahrheit näher als die Meinung irgendeiner anderen Menschen. Oder ist es einfach nur, dass du Angst um uns hast und du weißt, dass es aber eigentlich besser ist für uns, gegen sie zu kämpfen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, nein, das Dritte. Und dann sagten sie, nee, dann wollen wir es nicht. Wir brauchst keine Angst um uns haben. Wir opfern uns für dich, o Gesandter Allahs. Das ist die Bedeutung dieses Gespräches. Wie dem auch sei, was den Ernst der Lage erhöht hat, war die Tatsache, dass die Banu Qurayza ihren Vertrag gebrochen haben. Die Muslime hatten mit ihnen ein Bündnis und das Bündnis beinhaltet in erster Linie, dass jeder, der die Muslime oder Banu Qurayza angreift, ein gemeinsamer Feind ist für beide. Und dass sie sich gegenseitig zu unterstützen haben. Das war ein Bündnis, das die Juden von Banu Qurayza gebrochen haben. Und das war natürlich ein Schock, weil dadurch war ein Teil der Stadt Medinas betretbar über die Banu Qurayza. Und so konnten sie ihnen in den Rücken fallen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat dann mehrere Sahaba geschickt, um zu erkundschaften, ob das wirklich stimmt, dieses Gerücht, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Er hat Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu geschickt. Und Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat ihn als einen Jünger bezeichnet, auf Arabisch Hawari. Er sagte, inna li kulli nabiyyin Hawariyan wa Hawariyyi Az-Zubayr. Das heißt, jeder Prophet hat Jünger und mein Jünger ist Az-Zubayr. Und Jünger auf Arabisch, Hawari, gemeint ist, auf Arabisch sagt man Khulsanul Anbiya. Das heißt, es sind diejenigen Aufrichtigen, besonders Aufrichtigen der Sahaba. Das heißt, die ganz engen Freunde eines Propheten nennt man Hawariyun. Wie Allah im Koran auch erwähnt über Isa a.s. im Surat As-Saff. Auch hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zwei weitere Sahaba geschickt. Einmal Sa'd ibn Mu'adh und Sa'd ibn Ubadah. Zwei Leute namens Sa'd. Und beide sind dorthin gegangen zu der Banu Qurayza und konnten bestätigen, dass die Banu Qurayza den Vertrag gebrochen haben und dass sie das Schriftstück, das die Muslime mit ihnen angefertigt hatten, dass sie es einfach zerrissen hatten. Und alle von ihnen, bis auf manche von den Juden, und zwar eine Gruppe von den Banu Sa'na. Eine Gruppe namens Banu Sa'na, sie haben sich an den Vertrag gehalten und sie haben sich dann auch für die Muslime eingesetzt. Und das ist eben die Wahrheit, die man immer sagen muss. Die Menschen sind nicht alle gleich und auch die Juden sind nicht alle gleich. Diejenigen von ihnen, die den Vertrag eingehalten haben, sie haben es gut gemacht und diejenigen, die den Vertrag gebrochen haben, sie haben ein Verbrechen begangen. Und dies war, nachdem natürlich die Juden von Banu, die Juden von den An-Nadir, Banu Nadir, sie aufgestachelt haben. Und zwar Banu Nadir wurden von den Muslimen schon längst aus Medina verjagt, wie wir wissen. Weil sie auch den Vertrag damals gebrochen hatten. Und einer von denen war Huyay ibn Akhtab. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Mann. Einer der Führer der Banu Nadir. Und Huyay ibn Akhtab, er war damals eben nach Khaybar gegangen und hat dann von dort aus die Muslime angestachelt und unter anderem in diesem Fall jetzt die Banu Qurayza überzeugt davon. Sie haben ihm gesagt, passt mal auf, da kommen jetzt 10.000 Männer. Das sind verschiedenste Stämme. Sie alle gegen den Propheten und seine Leute. Wenn ihr jetzt mitmacht, können wir sie besiegen und dann ist der Islam ein für alle Male erledigt und ihr habt Medina wieder zurück. Und so, das hat sie natürlich überzeugt und so haben sie sich gegen die Muslime gestellt. Wie dem auch sei, die Banu Qurayza haben den Vertrag gebrochen und dieses Gerücht hat sich immer weiter verbreitet und es wurde auch bekannt unter den Muslimen. Und so hatten sie Angst um ihre Frauen und um ihre Kinder. Der Koran al-Karim beschreibt diese Lage in Surat al-Ahzab wie folgt. Allah sagte in der Ayah Nummer 10, Surat al-Ahzab, als sie von oben zu euch kamen und von unten her, und als die Blicke unsicher wurden, und die Herzen die Kehle erreichten, das heißt vor lauter Angst, und ihr von Allah verschiedene Meinungen hattet, dort wurden die Gläubigen geprüft und heftig erschüttert. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass sie heftig erschüttert worden sind, dann sind sie wirklich aufs Tiefste erschüttert worden. Und die Muslime haben kleine Gruppen von Leuten organisiert, die in Medina Wache gehalten haben. Und Salama ibn Aslam al-Awsi radiallahu ta'ala anhu, er hat 200 Leute unter seiner Führung gehabt und Zayd ibn Haritha 300 Leute unter seiner Führung gehabt, die ganz Medina überwacht haben. Das heißt, sie sind nachts durch die Gegend gelaufen und haben immer laut den Takbir ausgerufen, Allahu Akbar, damit alle Menschen wissen, hier sind Wächter und die sind Muslime und oh ihr Frauen und Kinder, ihr braucht keine Angst haben, wir sind da. Und das hat natürlich auch große Wirkung gezeigt und deswegen konnten die Banu Nadir den Muslimen nichts antun. Als die Quraysh ankamen in Medina, waren sie überrascht aufgrund des Grabens, mit dem sie nicht gerechnet haben. Und sie waren sich nicht sicher, wie sollen sie diesen Graben überwinden. Und jedes Mal, wenn sie versucht haben, diesen Graben zu durchqueren, kamen schon die Pfeile geschossen. Und diese Besatzung oder dieses Umzingeln der Stadt Medina hat 24 Tage lang gedauert, wie uns Ibn Sa'd berichtet, in einem Mursal Hadith. Und andere Gelehrte haben gesagt, es hat einen Monat gedauert, also ein paar Tage mehr. Und andere haben gesagt, 20 Tage gedauert. Allerdings hat, also wie man sieht, es hat zwischen 3 und 4 Wochen laut dem Tafsir gelehrt, laut dem Zira gelehrt, meine ich, gedauert. Diese Angriffe der Mushrikin auf die Geschwister, auf die Muslime in Medina, hat so lange angehalten und dieses Versuchen, weil sie mussten sozusagen die ganze Zeit Wache halten bei den Graben. Immer wenn die Leute versucht haben zu bequeren, haben sie sie beschossen. Und ansonsten war es nur ein Austausch von Pfeilschüssen. Und aber dieser andauernde Kampf hat so lange angehalten an einem Tag, dass die Muslime es nicht einmal geschafft haben, ihr Asr-Gebet rechtzeitig in der Gemeinschaft alle zu verrichten. Sodass manche es gerade noch geschafft haben, das Asr-Gebet zu verrichten, bevor die Sonne untergegangen ist. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam selbst und vielleicht auch andere haben es nicht geschafft, das Asr-Gebet rechtzeitig zu verrichten. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Sonnenuntergang das Asr-Gebet nachgeholt und dann das Maghrib-Gebet anschließend verrichtet. Und das war, bevor das Gebet im Zustand der Angst gesetzlich gemacht worden war. Denn nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das Salat al-Khawf gesetzlich gemacht hat und in Surat al-Nisa offenbart hat, war es niemandem mehr gestattet, ein Gebet zu spät zu verrichten. Und das war, wie gesagt, bevor diese Ayat herabgesandt worden waren. Da war es offensichtlich erlaubt, wenn es dringend nötig war, dass man sein Gebet später als in der vorgeschriebenen Zeit verrichtet. Jetzt ist es nicht mehr der Fall. Jetzt sagt Allah Azza wa Jal, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Wenn ihr Angst habt, dann betet im Laufen oder sogar im Reiten. Das heißt, man betet auf die Art und Weise, wie man kann. Das ist eine Form von Nasch. Es gibt verschiedene, es gibt drei Aspekte des Nasch. Einmal, dass etwas, was schwer war, erleichtert wird. Einmal etwas, was erleichtert wird, erschwert wird. Und das dritte ist, dass es gleich bleibt. Und für all das gibt es Beispiele aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein Beispiel dafür, dass etwas, was erleicht war, erschwert wird. Weil etwas zum Beispiel, was erlaubt war, verboten geworden ist. In dieser Schlacht sind nur 8 der Muslime verunglückt und des Märtyrertodes gestorben. Zu ihnen gehört Sa'd ibn Mu'adh und er war der Führer des Stammes der Aus, einer der beiden ursprünglichen Völker von Medina. Er wurde in einer Ader an seiner Hand getroffen und man konnte das nicht mehr heilen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn ein Zelt aufschlagen lassen. Und er ist dann aber kurz nachdem die Banu Qurayza angegriffen worden sind, was ist dann gefallen, radiallahu ta'ala anhu, wa arda, sein Blut ist dann, die Wunde ist geplatzt und man konnte es nicht mehr aufhalten. Und so ist er gestorben, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und er gehörte zu den Edelsten der Sahaba und er hat viele Errungenschaften im Islam und viele Opfer geleistet für seine Religion. Von den Götzendienern waren nur 4 gestorben, also insgesamt 8, wie es heißt. Und obwohl sie eine der längsten Kriege war, eine der am längsten angedauerten hat, wenn ihr euch vorstellt, Badr war in ein paar Stunden vorbei, in einem Tag, aber die Schlacht von Nevar war zwischen 3 und 4 Wochen angedauert. Und der Grund ist, wie gesagt, weil es keinen direkten Austausch gab, sondern die Muslime sozusagen aus der Ferne miteinander mit den Muschrikin gekämpft haben. Dieser lang andauernde Kampf war Grund dafür, dass der Eifer der Mushrikin nachgelassen hat, der Parteien. Weil erstens wegen der Länge, zweitens auch, weil die Ziele unterschiedlicher Art waren. Die Quraysh hatten zum Ziel, ihre Handelswege zu befreien. Und sie hatten zum Ziel, ihre Götzen zu verherrlichen. Und die anderen Wüstenaraber, sie hatten zum Ziel, die Muslime in Medina auszubeuten. Die anderen, die Juden von Banu Qurayza und die anderen, sie waren gespaltener Meinung. Sie waren ihrer Sache nicht sicher. Sie haben zwar ihren Vertrag gebrochen, aber sie haben dann doch nicht aktiv am Krieg teilgenommen, weil sie Angst hatten, dass wenn die Parteien dann doch den Krieg verlieren, dann sieht es mit ihnen in Medina sehr schlecht aus. Und deswegen haben sie dann eben von den anderen Parteien verlangt, sie haben zu ihnen gesagt, wir möchten einen Pfand haben, wir möchten eine Sicherheit haben von euch. Ja, und das alles sind die Mekkaner offensichtlich nicht eingegangen. Und deswegen waren sie, sie hatten zwar einen gemeinsamen Feind, aber ihre Ziele waren unterschiedlicher Art. Es gibt eine Geschichte, die erzählt wird, und Allahu a'lam, ob sie stimmt, sie wird allerdings in der Sira erzählt, und sie ist bekannt, in den Büchern der Sira, und zwar über einen Mann namens Nu'ayn ibn Mas'ud al-Ghatafani. Und zwar war er ein frisch gewordener Muslim, von dem die Quraischen, die Juden und die Beduinen nichts gewusst haben. Das heißt, er war Muslim, aber jeder dachte, er wäre noch Kafir. Und er hat dann Unruhe gestiftet unter den verschiedenen Feinden. Und zwar ist er zu den Juden gegangen und hat zu ihnen gesagt, hört mal zu, ihr sollt von den Quraysh eine Garantie bekommen. Irgendwelche Wertsachen, dass sie euch nicht im Stich lassen, dass sie nicht wegabhauen und euch dann im Stich lassen. Und zu den Quraysh hat er auf der anderen Seite gesagt, passt auf, die Juden werden zu euch kommen und sie werden von euch eine Garantie haben wollen und Das ist aber nicht eine Garantie, sondern das ist eigentlich nur eine Wiedergutmachung dafür, dass sie den Vertrag mit den Muslimen gebrochen haben. Das heißt, sie werden das nehmen und den Muslimen geben. Also seht euch vor, lasst euch nicht reinlegen. Und so hat er es geschafft, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, Unruhe zu stiften unter den Feinden. Und das darf man unter den Feinden machen, weil der Prophet hat gesagt, Al-Harbu Khuda, das heißt wortwörtlich, Krieg führen bedeutet zu betrügen. Ja? Krieg führen bedeutet, den anderen sozusagen auszuspielen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch das ausdrücklich erlaubt in einem Hadith, dass es eben erlaubt ist, seinem Feind etwas Falsches zu sagen und ihn dadurch reinzulegen. Ja? Und na, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Dua gemacht während dieser Phase. Und er hat Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dass er die Mushrikin besiegen soll. Auf welche Art auch immer er möchte, subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat eben nach diesen 3-4 Wochen den Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam erhört. Also auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er Dua macht, kann es sein, dass sein Dua nicht sofort erhört wird. Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal, als er einmal auf dem Minbar war und Dua gemacht hat, es waren keine Wolken am Himmel, hat Allah sein Dua erhört und noch bevor er von der Kanzel hinabgestiegen ist, ist Wasser, Regenwasser von seinem Bart runtergetropft. Das war ein Dua, sofort erhört. Aber in diesem Fall, erst nach wochenlangem Dua, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Dua erhört. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Wind gesandt, nennt man Rih as-Saba, das ist der Morgenwind oder der Ostwind, der so heftig war, dass er die Heringe der Zelte rausgerissen hat, das heißt, die Zelte der Kuffar ausgerissen hat und auch ihre Kessel umgehauen hat und ihr Feuer ausgelöscht hat. Und insofern hat Abu Sufyan war damals noch kein Muslim, ja, er hat dann angeordnet, dass die Leute abziehen sollen und wieder nach Mekka zurückgehen sollen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt, dass die Mushrikin nichts von ihrem Angriff an die Muslime hatten, außer Ermüdung und Verluste, besonders in moralischer Hinsicht, aber auch natürlich in finanzieller Hinsicht. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala ausdrücklich im Koran aufgenommen. Er sagte in der 9. Ayah, O die ihr glaubt, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als Herrscharen zu euch kamen, da sandten wir gegen sie einen Wind und Herrscharen, die ihr nicht saht, und was ihr tut, sieht Allah wohl. Und deswegen lassen wir jetzt einfach mal Hudhaifa ibn al-Yaman radiallahu ta'ala anhu folgende Begebenheit erzählen. Er erzählt über diese eiskalte Nacht, windstarke Nacht. Er sagte radiallahu anhu, sinngemäß, es war eine windstarke Nacht, eine schwere, es war eine Nacht mit einem starken Wind, mit einem schweren Wind, heißt es wortwörtlich. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in dieser Nacht folgendes: Ala rajulun ya'tina bi khabar al-qaum ja'alahu Allah ma'i yawm al-qiyamah. Er sagte: Hört zu, wer von euch möchte mir zu den Leuten gehen und mir sozusagen mitteilen, was sie vorhaben? Oder anders ausgedrückt, wer von mir spioniert mir die Feinde aus? Wer das macht, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, für mich, wird Yawm al-Qiyamah mit mir zusammen sein. Aber kein Mensch hat sich geregt. Ja, und das sagen die Gelehrten, ist ein Hinweis darauf, wie stark der Wind war und wie eiskalt es war. Und wie anstrengend diese Ausführung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Und kein Sahaba hat sich geregt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein, was darauf hinweist, wie angsterfüllt sie waren. Und dass es eben keine leicht auszuführende Angelegenheit gewesen ist. Alle haben geschwiegen. فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُمْ مِنْ أَحَدٍ. Niemand hat ihm geantwortet, sallallahu alaihi wasallam. Er hat es dann noch einmal gesagt und noch einmal gesagt. Irgendwann mal ist er zu Hudhaifa gegangen, hat gesagt, Hudhaifa, mach du es. Und das war's. Und Hudhaifa sagte, radiallahu anhu, nachdem der Gesandte Allah, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam jemandem etwas anordnet, hat man nicht das Recht, etwas anderes zu sagen. Oder anders ausgedrückt, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam etwas anordnet, muss man es ausführen. Und deswegen hat er nicht gesagt, warum ausgerechnet ich? O Gesandte Allahs, warum ich? Sag doch Abu Bakr oder jemand anders, ja? Hat er nicht gesagt, hat ihm nicht widersprochen, er hat den Befehl gehört, es war an ihn gerichtet und er hat ihn ausgeführt und das war's. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und deswegen wissen wir, dass du ein Paradiesbewohnern gehört. Zweifellos. Weil er hat den Befehl ausgeführt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auf jeden Fall hat er ihm gesagt, sinngemäß, geh zu ihnen hin, kundschafte sie aus, aber versetze die Leute nicht in Panik oder mach keine Unruhe. Das heißt, er soll nur hingehen, gucken, was ist Sache und wieder nach Hause gehen. Mehr soll er nicht machen. Er sagte, als ich mich dann vom Propheten sallallahu alaihi wasallam abgewandt habe und losgegangen bin, hatte ich das Gefühl, müsst ihr euch vorstellen, es war eine eiskalte Nacht, okay? Er sagt, als ich mich abgewandt habe und losgegangen bin, habe ich das Gefühl gehabt, als wäre ich in einem geheizten Raum. Das heißt, er hat nichts mehr gespürt von der eiskalten Nacht und nichts mehr von dem Wind. Wortwörtlich heißt es, كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي Hammam. Hammam auf Arabisch kommt vom Wort Hamma. Hamma heißt heiß werden. Hammam ist der Ort, der eben heiß ist. Okay? Und er sagte, ich bin dann hin zu ihm gegangen und dann habe ich Abu Sufyan gesehen. Und Abu Sufyan hat seinen Rücken geheizt oder sagt man, hat sich Wärme geholt, ja, was am Feuer, an seinem Feuer, das er gehabt hat. Und dann habe ich einen Pfeil genommen und ihn in meinen Bogen gespannt, ja. Und er sagte, in diesem Moment, als ich werfen wollte, habe ich mich erinnert an die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, erschrecke sie nicht oder versetze sie nicht in Panik oder mache keine Unruhe. Und wir sagen, subhanallah, in diesem Moment Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hatte nämlich geschrieben, dass Abu Sufyan nicht in diesem Moment sterben wird. Und dass Abu Sufyan am Tag der Befreiung von Makkah Muslim werden wird. Und dass er ein aufrichtiger Sahaba werden wird. Deswegen musste es so geschehen, dass er in diesem Moment nicht stirbt. Ansonsten hätte er nur abschießen müssen. Aber zwischen diesem Abschießen und Abu Sufyan war eben Qada von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagte, hätte ich geworfen, ich hätte ihn getroffen. Ich bin dann zurück, sagte er, und immer noch befand ich mich wie in einem beheizten Raum, wie in einem Hammam, wortwörtlich. Er sagte, als ich dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgekehrt bin, habe ich ihm mitgeteilt, wie die Sachlage ist bei ihnen. Und als ich fertig war, habe ich mich dann wieder ganz kalt gefühlt. Das heißt, dieses Wunder im wahrsten Sinne des Wortes war dann weg. Daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mir etwas von einem Kleidungsstück gegeben, was er zu viel hatte, indem er gerade betete. Offensichtlich hat der Gesandte etwas Großes angehabt und er hat ihn dann in sich eingehüllt während des Gebetes und er sagte radiallahu anhu, dann habe ich geschlafen bis zum Morgen und am Morgen ist dann der Gesandte zu mir gekommen, hat zu mir gesagt, steh auf, du Schlafmütze. Und Al-Bazzar, rahimahullah ta'ala, berichtet, dass Hudhaifa radiallahu ta'ala anhu dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam Folgendes hat mitgeteilt. O Gesandte Allahs, die Leute sind alle weggegangen von Abu Sufyan, sind alle schon weg. Und niemand ist übrig geblieben, außer er und ein paar weiteren Leuten, die sich um ein Feuer, wie ein Lagerfeuer machen, um sich warm zu halten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auf sie die Kälte herabgesandt und dann sagte er ehrlicherweise, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, Allah hat ihnen an Kälte dasselbe zukommen lassen wie uns. Nicht, dass die Sahaba das nicht abbekommen haben, die haben es auch abbekommen. Aber, er sagte, وَلَكِنْ نَرْجُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Aber wir erhoffen uns von Allah, was sie sich nicht erhoffen. Wir erhoffen uns von Allah etwas, was sie sich nicht... Was heißt das Ganze? Das bedeutet, jawohl, dieses Leben, du bekommst eine Prüfung. Kann sein, die gleiche Prüfung bekommt jemand anderes auch, der kein Muslim ist. Kann sein. Aber was ist der Unterschied? Du, während du diese Prüfung bekommst, du hältst sie aus, hast Geduld, weil du auf Allahs Belohnung hoffst. Und dieser Iman gibt dir die Kraft, Geduld zu haben. Aber der Kafir, er hat nicht diese Geduld, weil er weiß gar nicht, warum sollte er auch Geduld zeigen. Er ist unzufrieden mit der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala und so verliert er das Diesseits, die Zufriedenheit darin und das Jenseits, weil er nicht zufrieden war mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Allah azza wa jall hat diese Sache im Koran al-Karim mit den folgenden Worten beschrieben. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Und Allah wies diejenigen, die ungläubig waren, mit ihrem Grimm zurück, ohne dass sie etwas Gutes erlangt hätten. Gar nichts. Wir kommen, ein paar Leute sind gestorben von ihnen, Verlust finanziell, moralisch, kehren nach Hause und haben nichts Gutes mitbekommen. Allah sagte, und Allah ersparte den Gläubigen den Kampf. Allah ist stark und allmächtig. Und so Allah Azza wa Jal, wenn er will, kann er besiegen, wen er will. Und deswegen kommt der Sieg immer nur von Allah subhanahu wa ta'ala und von sonst niemandem. Und so hat Allah Azza wa Jal das Bittgebet seines Gesandten sallallahu alaihi wa sallam erhört. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte den folgenden Dua: Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab, ihzim al-ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. O Allah, der du das Buch hinabgesandt hast, der du schnell im Abrechnen bist, besiege die Parteien, O Allah, besiege sie und erschüttere sie. Und in anderen Überlieferungen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab, ihzimhum wa ansurna alayhim. O Allah, der du das Buch hinabgesandt hast, der die Wolken ziehen lässt und der die Parteien besiegen kann, besiege sie und gib uns den Sieg ihnen gegenüber. Oder wie auch immer, natürlich kann man das auch besser übersetzen, als ich das jetzt hier mündlich gemacht habe. Auf jeden Fall hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese Begebenheit mit den folgenden Worten beschrieben, und zwar die Tatsache, dass die Parteien eben nichts errungen haben außer Verlust. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Al-ana naghzuhum wa la yaghzuna. Ab jetzt werden wir sie angreifen und sie werden uns nicht mehr angreifen. Nahnu nasiru ilayhim. Wir werden zu ihnen hingehen. Das weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Augenblick seine Strategie vollkommen verändert hat, und deswegen gab es dann keine Angriffe mehr nach Medina, sondern er ist auf Angriffsstrategie gegangen, was sich zeigt in der Eroberung Makkas und der Angriff auf Al-Ta'if und Tabuk und alles andere. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit den Sahaben zufrieden sein, die seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam beigestanden sind. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.